was jetzt noch Welt war, konnte sogar ein Kind leicht zu Fuß erreichen. Und immer noch mehr geschrumpft war diese Welt, je näher das Ende kam. Zuerst war das kleine Ghetto geleert und aufgelöst worden. Jetzt war der südliche Teil des Großen dran und bestimmt bald auch der Rest. Sei nicht so wild, hatte der Vater immer zu ihr gesagt, wenn sie quer über das Parkett durchs Zimmer schlitterte. Hier nun war sie ein wildes Kind, aber wild hieß hier, nicht zu gehen statt einer anderen, den Kopf nicht zum Zählen hinzuhalten, sich totzustellen, statt sich zum Sterben zu melden, überleben zu wollen, ohne zu trinken, zu essen. Niemals in ihrem Leben ist sie wilder gewesen als in dieser winzigen Kammer, in der sie nicht spricht, nicht singt, nicht aufstehen kann und, wenn sie sitzt, mit den Knien gegen die Wand stößt. Sie, Doris, Tochter von Ernst und Elisabeth, 12 Jahre alt, geboren in Guben, ein wildes Kind, eine taube und blinde Alte, die ihre Glieder kaum mehr zu bewegen vermag. In Brasilien, hatte der Vater gesagt, wirst du einen Sonnenhut brauchen. Gibt es in Brasilien auch Seen? Aber ja. Gibt es in Brasilien auch Bäume? Doppelt so große wie hier. Und unser Klavier? Das passt nicht mehr rein, hatte der Vater gesagt, und die Tür des Containers, in dem ihr Schreibpult stand und mehrere Koffer mit Wäsche und Anziehsachen und ihr Bett mit den Matratzen und all ihre Bücher, zugemacht und verschlossen. Auf dem Hof irgendeiner Gubener Spedition stand sicher immer noch dieser Container, aber das alles war schon so lange her, dass ihr Bett, käme sie jetzt in Brasilien an, viel zu kurz für sie wäre. Und die Hemden und Strümpfe und Röcke und Blusen um mehrere Nummern zu klein. Die Gubener Wohnung war mit dem Packen des Containers für den Umzug nach Brasilien aufgelöst worden. Danach wurde das Mädchen nach Berlin geschickt und die Adresse seiner Eltern, an die es seine Sonntagsbriefe schickte, wechselte von einer schäbigen Gegend Gubens mehrmals in eine immer noch schäbigere. Aber solange es die Hoffnung auf Ausreise gab, fiel es für sie und ihre Eltern nicht ins Gewicht, dass sie selbst sich mit dem Packen für die Reise nach Brasilien den Teppich unter den Erinnerungen hatten wegziehen müssen. Als ihr Vater die Einberufung zur Zwangsarbeit beim Autobahnbau erhielt, stand der tropensichere Kühlschrank noch immer im Container auf dem Hof der Spedition. Erst mit dem Tod des Vaters hatte sich erwiesen, dass die Verpackung ihres Gubener Alltags ins Dunkle in Wahrheit eine Vorwegnahme ihrer eigenen Verpackung und beides zusammengenommen etwas Endgültiges war. Der einzige Ort, der seit damals sich ähnlich geblieben sein wird und über den das Mädchen sogar von hier aus, von ihrer dunklen Kammer aus, noch immer sagen könnte, wie er zur Stunde aussieht, ist das Grundstück von Onkel Ludwig. Vielleicht erinnert sie sich deshalb genauer als an alles andere, an die paar Wochenenden und die 2 Sommer, die sie dort verbracht hat. Auf Onkel Ludwigs Grundstück kann sie noch immer von Baum zu Baum gehen und sich hinter den Büschen verstecken. Auf den See blicken kann sie und wissen, dass der See noch immer dort ist. Und solange sie noch irgendetwas auf dieser Welt kennt, ist sie noch nicht in der Fremde. Tatsächlich wurde schon Wochen zuvor, genau an dem Tag im Juni, an dem ihre Mutter zur Geisha gegangen war, um auf dem Schwarzmarkt die Armbanduhr zu verkaufen, und sie selbst auf der Karmelitska-Straße bei einem Händler das Buch entdeckte, dessen Lektüre ihr die Mutter so lange verwehrt hatte, einen Roman mit dem Titel »Heimatlos«, wurde an genau diesem Tag, an dem sie, auf der Karmelitska stehend und im Gedränge nur schwer ihren Platz behauptend, in dem Buch blätterte und las und froh war, dass der Besitzer des fliegenden Standes nicht genug Kraft hatte, ihr das Lesen ohne Bezahlung zu verwehren, wurde an eben diesem Tag ihr gesamter Gubener Hausrat in der umgekehrten Reihenfolge, in der ihr Vater und ihre Mutter ihn 2 Jahre zuvor für die Ausreise nach Brasilien in die Container gepackt hatten, von Herrn Karl Pflüger und dem ihm beigeordneten Kriminalkommissar Pauschel aus den Containern herausgenommen und für die Versteigerung hergerichtet.